sie es weiß. Versteht sie es sich zu verstellen? Was soll ich tun? Kann ihr nicht ständig Trinks bestellen? Hat sie's bemerkt, als ich ihr in den Mantel hau? Hat sie's bemerkt, als ich ihr sagte, ich sei halb? Beispielsweise gestern war ich mutig und ging einfach. Shine down.